SWR 2 Radioart Hörspiel. In Zugzwang, der Hörspiel-Ursendung, die Sie jetzt hören werden, geht es um Buddy Nagler, Radiomoderator bei Radio Marcos in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, und ehemaliger Schachweltmeister. Er hat 10 Minuten pro Woche für seine Radioshow, die zum einen aus den Hits der 50er und 60er Jahre besteht und zum anderen aus antisemitischer Hetze übelster Art. Buddy Nagler spielt die Musik seiner Kindheit und Jugend, die er im New Yorker Stadtteil Brooklyn verbrachte, als Sohn einer Jüdin und überzeugten Kommunistin. Es ist die Musik aus einer Zeit, als er sich weigerte, am Schabbat Schach zu spielen. Das Hörspiel Zugzwang von David Zane Meyerowitz, das der Autor selbst inszeniert hat, basiert auf der erstaunlichen und kontroversen Biografie von Bobby Fischer. 1943 geboren, wurde Bobby Fischer 1972 Schachweltmeister, nachdem er in einem legendären Wettkampf den Russen Boris Spassky besiegt hatte. Dieser Wettkampf fand in Reykjavik statt, der Hauptstadt Islands. 2005 kehrte Bobby Fischer nach Island zurück, das ihm die Staatsbürgerschaft gewährt und ihn damit vor der Abschiebung in die USA bewahrt, seine Heimat, die er seit den 90er Jahren nicht mehr betreten kann, da ihn Haft und Geldstrafe erwarten. Denn Fischer hatte 1992 die US-Sanktionen gegen Jugoslawien gebrochen, indem er an einem Schachturnier in Belgrad teilnahm. Hören Sie jetzt das Hörspiel von David Zane Meyerowitz, einem der produktivsten Hörspielautoren der Gegenwart, der im vergangenen Jahr mit seinem Hörspiel Im Krokodilsumpf den Prix Europa gewann. Es spielen André Jung, Leslie Morton, Linda Olsanski, Hans-Peter Hallwachs und andere. Radio Marcos. The Thriller in Manila. Hier ist Buddy Nagler bei Radio Marcos in Manila. Und ich bringe euch die Hits. Die einzigen Hits, die es wirklich bringen. Die Hits der 50er und 60er Jahre. Denn alles, was danach kommt, ist nur noch Scheiße. Pure Scheiße. Und da wir gerade vom Scheiße reden, George Bush. Ja, ich meine George W. Oder besser George Double Jew. Gestern war er in Bagdad, hat seine Araber meuchelnden Niggertruppen mit Kentucky Fried Chicken Soup und koscheren Wassermelonen abgefüllt. Man sollte eine Wasserstoffbombe auf dieses widerliche Arschloch werfen. Eine Bombe für diesen jüdischen Killerarsch ganz allein. Radio Marco. Ja. Leute, ihr wisst, was das heißt. Buddys Gastauftritt ist zu Ende. Ich habe nur noch 60 Sekunden. Aber das reicht locker, um euch 120 Juden aufzuzählen, die hiermit ebenfalls zur Vernichtung freigegeben werden. Tony Blair, Angela Merkel, Condoleezza Rice, der neue Papst, Arnold Schwarzenegger, der Dalai Lama, Tom Cruise, Mel Gibson. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Zugzwang. A sugar and spice. Hörspiel von David Zane Meyerowitz. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. Nein, geht nicht. Am 23. Spiel ich nicht. Kann ich nicht. Mach ich nicht. Ich nicht. Warum nicht? Weil der Schabbes ist. Ich spiele nicht am Schabbes. Niemals am Schabbes. Nie. So hätten wir aber das ganze Wochenende. Wir brauchen Zuschauermassen. Nichts zu machen, suchen Sie sich einen anderen. Das ist die Weltmeisterschaft. Ich kann mir keinen anderen suchen, Mr. Nagler. Worauf Sie Ihren Arsch wetten können. Es gibt nämlich auf der ganzen Welt keinen zweiten Buddy Nagler. Ich bin für Schach, was Muhammad Ali fürs Boxen ist. Was Einstein für die Mathematik, Caruso für die Oper und Stalin für den Massenmord. Ja? Und darum beginnt das Match am Sonntag. Ja. Vielleicht überlegen Sie sich's nochmal. Also rufen Sie an, wenn Sie sich's überlegt haben. Ja, Moment. Mr. Nagler. Wie bitte? Sagen Sie, Moment, Moment, Moment, Mr. Nagler. Moment, Mister? Nicht doch, du Trottel, dreimal Moment. So, und jetzt nochmal, laut und deutlich. Moment, Moment, Moment? Ja? Was ja? Sie sagen Moment, Moment, Moment. Also, was wollen Sie? Sie haben den Vertrag noch nicht unterschrieben. Damit würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen. Hier steht übrigens 500.000 Dollar. Aber Sie waren doch mit dem Betrag einverstanden. Ja, bevor Sie mich damit beleidigt haben, dass ich am Schabbes spielen soll. Machen Sie eine runde Million draus. Die 70er Jahre, Skandinavien. Bauer nach D4, Damengambit. Was bildet er sich ein, der scheiß Ivan? Ich soll jetzt wohl meinen schwarzen Bauern nach D5 ziehen, damit er seinen nächsten Bauern nach C4 setzen kann. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, Genosse, wenn du einen Buddy Nagler reinlegen willst. So früh, dass du am besten in grauer Vorzeit damit anfängst. Noch vor dem Urknall. Und bevor sich die Schimpansen in Russen verwandelt haben. Schwarzer Läufer schlägt Königsbauern. Im Vertrag steht kein Publikumslärm. Keine Reaktion aus dem Publikum. Das stört meine Konzentration. Zerstört sie. Die Leute sind auch nur Menschen, Mr. Nein, Nagler. Sind sie nicht. Die kommen nur zum Gaffen her, um mir meine kreative Energie zu klauen. Die sitzen da und beobachten mich und starren auf meine Hände und denken die ganze Zeit, hoffentlich werden ihm die Finger lahm. Hoffentlich kann er keine Figur mehr halten. Hoffentlich fallen ihm die Hände ab, damit er nie mehr spielt. Brooklyn, New York. 1954. Earth Angel, Earth Angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Hatten wir nicht gesagt. Ja, ja, ja. Hausaufgaben. Mach ich ja. Du hast Platten gehört. Habe ich nicht. Mhm. Lass mal sehen. Hey. Warum entschloss sich Napoleon 1812 in Russland einzumarschieren? Welches waren die Folgen seiner Entscheidung? Eine Seite. Ja. Antwort. Er war sowieso auf dem Weg nach... Nach Polen. Polen. Ja. Und da konnte er Russland gleich mit einkassieren, ja. Weil es direkt nebenan. Aha. So hat er auch das Flugticket für eine zweite Anreise gespart. Ja. Die Folgen dieser Entscheidung... Aber ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Und? Was waren die Folgen? Ja, also... Ja? Ich höre. Schreib, was ich dir diktiere. Napoleon wurde vom grimmigen russischen Winter überrascht, was seine Truppen demoralisierte. Anderthalb Jahrhunderte später... Hey, nicht so schnell, anderthalb Shelley. Jahrhunderte später wurde dem Faschisten Hitler dieselbe Lektion erteilt, als ihn der geniale Militärstratege Josef Stalin in Grund und Boden stampfte. Nein. Wieso hörst du auf? Das ist nicht, was ich... Schreib, was ich dir sage! Geht nicht. Warum nicht? Weil mich die Lehrerin beim letzten Mal, als du mich gezwungen hast, über Stalin zu schreiben, geohrfeigt hat. Nein. Ja. Und? Hast du ihr eine zurückgehauen? Bauer nach C4. Aha. alles tun, diese scheiß Evans zu gewinnen. Genau wie in der Politik. Die lügen, die betrügen, die schnüffeln dir nach und rammen dir ein Messer in den Rücken und lassen das Blut spritzen, dass die ganze Welt rot wird. Aber ich werde euch was sagen. Kurz bevor ich herkam, habe ich mir meine Goldblumen komplett auswechseln lassen, damit mir keiner die Zähne verwanzen kann. Die wissen nämlich, dass ich im Schlaf spreche und die Züge des nächsten Tages rausposaune. Ich setze den Läufer nach E2. Oh, oh, shit! Was für ein Fehler, den beschissenen Läufer zu opfern. Es war doch nur das erste Spiel. Die haben mich dekonzentriert. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Nein, nein, nein, nein. Das waren die. Ich mache nie einen Fehler. Warum sollten sie das tun? Na, weil sie... Pass auf, was du sagst. Weil sie... Na, spuck's aus. Kommunistenschweine sind... Ich wasche dir den Mund mit Seife aus. Ich habe dir dieses Wort verboten. Ich habe es aber gerade benutzt, du Schlampsau. Sag, dass du deine Mutter liebst. Erpressermethoden. Sag es, sonst sitze ich morgen früh im ersten Flieger nach Hause. Soll das eine Drohung sein? Du bist ja nicht mal hier. Du bist in Brooklyn. Alle raus aus dem Pool! Ich muss meine Runden schwimmen! Und ich will, dass er desinfiziert wird! Schütten Sie so viel Chlor hinein, wie Sie haben! Mann! Sofort! Unter Wasser kann niemand meine Gedanken lesen. 2-0. Jetzt denkst du, Genosse Koptinski, du hast mich am Boden. Aber wart's nur ab. Teufelsdreck. Dein Absturz hat schon begonnen. Du denkst, du kannst mich schlagen, indem du mich dazu bringst, impulsiv zu spielen. Impulsiv? Ich? Der rationalste Mensch des ganzen Universums? Meine Züge sind wissenschaftlich durchkalkuliert. Ich spiele nie. Nie auf Risiko. Wo warst du letzte Nacht? Im Washington Square Park. Ich habe den Rentnern beim Schachspielen zugeschaut. Du weißt, was passiert, wenn du deine Mutter belügst. Oh, was denn? Was denn? Es passiert doch nie was. Man sollte mir mal Grenzen setzen, ja. Weil ich total über die Stränge schlage. So ist das, ja. So ist es. Bitte, bitte. Ich brauche eine eiserne Hand, die mich züchtigt und zu Brei schlägt. Aber dazu fehlt dir ja die Kraft. Also wenn dein Vater noch ja, da wäre. Ja, ja, mein Vater. Aber der ist nun mal nicht da. Ja. Also bitte, spar dir die Worte, Shelley. Sie sind überflüssig. Ich habe den Typen nie gesehen. Und wenn, dann würde ich ihm ein Glas Salzsäure vorsetzen. Ja. Du hast keinen einzigen Freund auf der Welt. Das ist nicht normal für einen 16-Jährigen. Du hast die Schule abgebrochen und sitzt den ganzen Tag und liest diese Schachbücher. Warum hast du keine Freundin? In deinem Alter begrapscht man doch die Mädchen auf dem Schulhof. Reizt dich das nicht? Einem Mädchen unter die Bluse zu fassen? Ich könnte eins für dich finden. Ja. Ja, hier in diesem Mietshaus wohnen Dutzende von süßen, kleinen Teenagern. Mauer nach G6. Hey. Es ist mir hier zu laut. Aber es ist vollkommen still, Mr. Nagler. Blödsinn, da gehen doch Weiber in Stöckelschuhen herum. Hören Sie das nicht? Klick, klack, klick, klack. Machen einen Höllenlärm. Es kann nur zwei Gründe geben, warum die bei einem Schachturnier auf Fettig absetzen durch die Gegend latschen. Entweder sie sind auf Kundensuche oder der Ivan hat sie geschickt, um mich abzulenken. Ja! Sie sollen verschwinden! Alle Weiber hier raus! Was soll ich mit denen tun? Packen Sie sie in Viehwaggons und ab nach Buchenwald. Ордена и медали, знаки великих заслуг товарища Сталина перед народами Советского Союза. Велико народное горе. 5. März 1953, Brooklyn. Wie ein Vater für mich. Du kanntest den Penner doch nicht mal. Jetzt sind wir beide Waisenkinder. Russland ist weit weg, Shelly. Wie auf einem anderen Planeten. Aber was verstehst du schon davon, Rotznase? Du kennst doch nur Zorro und Batman. Und du kennst nur Stalin. Wo ist da der Unterschied? Die erzählen euch nur Lügen in der Schule. Er war ein genialer Staatsmann. Der glorreiche Führer des Weltproletariats. Ja, und jetzt ist er abgekratzt. Wo bleibt meine Pizza Pepperoni, die du mir versprochen hast? Heute Abend gibt es keine Pizza. Wir sind in Trauer. Aber ich muss was essen. Dann mach dir eine Büchse Ravioli auf. Außerdem gehe ich noch mal aus. Wohin? Ich brauche einen Mann. Einen Mann? Nur so kann ich diese traurige Nacht überstehen. Wo willst du jetzt einfach einen Mann finden? Da hängen immer irgendwelche Loser in der Parteizentrale mit halboffenen Hosenstall herum. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? Yes, we see. That's when I fell for leader of the pack. Bauer nach D5, also erwartet er, dass ich meinen Springer nach E2 setze. Dann sieht er Bauer F2, ich springe nach G3, er rückt mit dem Springer nach F5 vor und dann schlägt mein Läufer F5 und er zieht Bauer F5. Das heißt, er will, dass ich meinen Läufer gegen seinen Springer tausche, was der einzige Weg ist, der ihm noch offen steht, wenn er einen Gesichtsverlust vermeiden will und mir Remis anbietet. Aber ich spiele nie Remis, Ivan der Schreckliche. Nie im Leben. Man spielt dieses Spiel, um den Gegner aufgeben zu sehen. Stell dir vor, wenn Gehirne bluten könnten, dann könnte man sehen, wie dem Knaben das Blut aus dem Hirn suppt, wie es ihm die Wangen runterläuft wie Schweiß. Aber es ist kein Schweiß, es ist Blut. Weil sein Hirn zerplatzt. Kavum. Kavum. Was machst du hier? Ich komme mit einer Botschaft von Stalin. Stalin ist tot. Seit 20 Jahren schon, Shelley. Er will, dass du für uns arbeitest. Komm auf unsere Seite. Hast du mir wenigstens einen Hamburger mitgebracht? Ich bin am Verhungern. Du würdest deine Mutter zur glücklichsten Frau der Welt machen. Was? Als Agent für die Roten? Es gibt nichts Schöneres auf Erden, als für die Com intern zu arbeiten. Oh doch. Ein Hamburger mit Senf und Zwiebeln? Du kannst alles haben, was du willst. Sogar eine russische Braut. Das Einzige, was ich will, ist morgen die 10. Partie gewinnen. Wenn du das tust, demütigst du die Sowjetunion. Ja, du sagst es. Seit 20 Jahren beherrschen sie dieses Spiel mit Schummel und Betrug. Jetzt mach ich sie fertig. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit du verlierst. Die Kommentaren hat mich geschickt, um dich abzulenken. Это же совершенно невозможно. Я не думал, что такое может произойти. Так развернули. Посмотри-ка. Потерь. Конечно, это престиж. Потерь. Das Einzige, was ich will, ist morgen die 10. Partie gewinnen. Wenn du das tust, demütigst du die Sowjetunion. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit du verlierst. Schwarz gibt auf. Mr. Nagler gewinnt. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Buddy Nagler. Buddy Nagler hier bei Radio Marcos in Manila, der euch die Hits der 50s und 60s bringt. 10 Minuten, einmal die Woche darf ich hier auf Sendung gehen und mein Ding durchziehen. Heute habe ich ganz was Besonderes für euch, Leute. Psychiatrische Hilfe vom Dr. Buddy. Dafür haben wir jetzt noch genau 10 Minuten Zeit. Also bitte ruft an, erzählt mir eure Probleme, holt euch kostenlos und live psychiatrischen Rat. Marco! Wer ist der erste Anrufer? Manuela. Was kann ich für dich tun? Also, es geht um Drogen. Eine Frage, Manuela. Wer steckt hinter dem internationalen Drogengeschäft? Na los. Ich weiß nicht, genau. Was... Dieselben perversen Schweine, die versuchen, mir meinen Titel als Großmeister Nummer 1 wegzunehmen. Nämlich die Juden! Die pumpen ihre Drogen in die Armenviertel, um einen Weltmarkt aufzubauen. Oder sie malen Elefantenstoßzähne zu Pulver und verkaufen sie auf der Straße als Aphrodisiaka. Aber der eigentliche Grund, warum sie, die Juden, das weltweite Elefantenvorkommen dezimieren, ist, dass sie den Anblick von Elefantenrüsseln nicht ertragen, weil sie das an unbeschnittene Penisse erinnern. The Thriller in Manila. Hier ist Buddy Nagler, kostenloser psychiatrischer Beistand. Wer ist unser nächster Anrufer? Petron. Was hast du für ein Problem? Ich lebe auf der Straße. Mein Alter ist tot. Weißt du, was mit vaterlosen Kindern passiert? Was denn? Sie verwandeln sich in Wölfe und werden zu Raubtieren. Sie streunen ziellos durchs Leben auf der Suche nach einem Ort, wo sie sich nachts verkriechen können. Und wenn sie den Mond anheulen, rufen sie ihre Väter. Sie jaulen ihre Klage gegen das Unrecht hinaus, das ihnen angetan wurde. Sie jagen im Rudel, doch in Wirklichkeit sind sie Einzelgänger. Ja, sie irren durchs Leben. Sie werden alt, zeugen selber Kinder, die sie ihrerseits im Stich lassen. Wie auch diese Kinder ihre eigenen Kinder im Stich lassen werden. Das heißt also, ein Wolf zu sein, heißt ein Waisenkind zu sein. Durch die Wälder zu streifen und Trost zu suchen, den man nie bekommt. Du ahnst nicht, wer ich bin. Befragt die Meere aller Zonen, befragt den Seemann, der den Ozean durchstrich. Er kennt die Schiff, das Schrecken aller Frommen, den fliegenden Holländer. Jugoslawien, die 90er Jahre. Ich bitte um Ruhe, meine Damen und Herren, bitte. Wir wollen mit der Pressekonferenz beginnen. Bitte, meine Damen und Herren. Und so ist es schon besser, schön Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Also, meine Damen und Herren von der internationalen Presse, Willkommen in Belgrad beim Schachmatch des Jahrhunderts, dem 5 Millionen US-Dollar Revanche-Turnier zwischen Herrn Wladimir Kotinski von der Russischen Föderation und der Nummer 1 der Welt, dem Schach-Champion Mr. Buddy Nagler aus den USA. Sie dürfen jetzt klatschen, bitte. Danke. Den nächsten Applaus bitte für mich. Ich bin Bogdan Bogdanovic, Präsident und Geschäftsführer der Volksprivatbank Serbien-Montenegro, dem ersten privaten Banksystem in Jugoslawien. Und es ist mir eine Ehre und Verpflichtung, das Preisgeld für diese Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Darf ich Sie noch daran erinnern, dass Sie im Raum nebenan T-Shirts und Videos kaufen können, sowie signierte Ausgaben von Mr. Naglers Buch »Erst schießen, dann reden«, das in 28 Sprachen übersetzt wurde. Also, wenn Sie Fragen haben, bitte. Ich würde gern Mr. Nagler fragen. Fragen Sie mich. Mr. Nagler ist hier, um Schach zu spielen, nicht zum Reden. Nächste Frage. Ich hätte gern gewusst, was hier los ist. Seit unserer Ankunft müssen wir uns endlosen demütigenden Kontrollen unterziehen. Ja. Und überall stehen Männer mit AK-47er Gewehren Man im Anschlag herum. Man nennt das Security, Gnädigste. Stimmen die Gerüchte, dass das Preisgeld, das Sie hier aussetzen, aus dem illegalen Waffenhandel in Jugoslawien stammt? Ja. Nächste Frage. Ich würde gern Mr. Nagler fragen, ob er sich bewusst ist, dass er gegen die Sanktionen verstößt, die die Vereinten Nationen gegen Serbien verhängt haben, wenn er dieses Turnier hier spielt. Was die US-Regierung denkt, geht Mr. Nagler voll am Arsch vorbei. Mann. Und was die zionistisch verseuchten Vereinten Nationen denken, das geht ihm noch hundertmal mehr am Arsch vorbei. Ich spucke auf diese scheiß Wichser. Mr. Nagler, als Sie zum letzten Mal gegen Herrn Kotinski spielten, bestand die Sowjetunion noch. Wie ist das für Sie, jetzt gegen ihn zu spielen, wo der Kalte Krieg vorbei ist? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass der Kalte Krieg vorbei ist? Das bilden Sie sich nur ein, Lady. Glauben Sie, es gibt plötzlich keine Roten mehr, nur weil die ihr Land anders nennen? Ha? Wo sollen die denn alle plötzlich hingegangen sein? Nach Israel! Der Kalte Krieg hört nie auf. Die Menschen brauchen Feinde. Das liegt nun mal in ihrer Natur. Kapieren Sie das? Endlich! My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Hey, was ist denn los mit dir? Haben das die amerikanischen Mädchen denn nie bei dir gemacht? Na, wie sie alle heißen. Cheryl, Brenda, Nancy. Was bedeutet eigentlich dein Name? Schnitzana. Schneewittchen. Wie das Mädchen mit den 7 kleinen Babys. Ich glaube, ich muss kotzen. Hey. Hey, langsam. Du atmest zu schnell. Hat dich der Wachmann vor der Tür abgetastet? Das war nicht das Einzige, was er gemacht hat. Aber das ist notwendig. Die versuchen, mich umzubringen, bevor das Turnier beginnt. Wer? Die UN. Wieso? Weil ich das Geheimnis kenne, wie der Staat Israel in Wirklichkeit gegründet wurde. Ich muss kotzen. Du musst dich nur entspannen. Hey, mach das Licht aus. Okay. Ich wollte dich nur anschauen. Ich will aber nicht, dass du mich anschaust. Ich hab's aber noch nie mit einem beschnittenen Jungen gemacht. Was soll die Scheiße? Bist du wahnsinnig? Raus aus meinem Zimmer! Was hast du denn? Ich bin nicht beschnitten! Ist das klar? Wenn du so weiterschreist, kommt der Wachmann rein. Raus hier! Bitte. Bitte. Bogdanovic hat gesagt, ich soll nett zu dir sein. Besonders gut ist sie nicht, oder? Die Beste, die für Geld zu haben war. Sie denkt ja auch nur ans Kassieren. Du bist ihr völlig egal. Sie macht die tollsten Sachen. Guck mal. was die alles kann. Ich könnte ihr noch das eine oder andere zeigen. Was verstehst du schon davon? Hey, Shelly, ich bin fast 50. Du wirst nie älter sein als 16. Ich habe meine FBI-Akte gelesen. Rachel Nagler. 900 Seiten. Die waren überzeugt, dass ich eine Spionin war. Nur hatten sie keine handfesten Beweise. Steht auch über mich was drin? Und für dich haben sie sich damals noch nicht interessiert. Nur für mich. Weil du Freunde bei der Komintern hattest. Mehr als Freunde. Denen habe ich mehr beigebracht, als sie dir beibringt. Eine kleine serbische Hure. Au. Oh. Springer nach D5. Was setzt ihm zu? Was hat er nicht erwartet? Er ist auch nicht mehr der, der er mal war. 20 Jahre älter. Wodka Boch. Hey, schau mich nicht so an, Wladimir. Wenn du heute ein freier Mann bist und einen Mercedes fährst, dann war ich das. Nicht Gorbatschow oder sonst irgendwas. Das war ich. Weil ich dich vor 20 Jahren geschlagen und der Sowjetunion den Schachweltmeistertitel abgenommen habe. Das war der Anfang vom Ende. Damit brach die Herrschaft der Roten zusammen. Sogar die scheiß Berliner Mauer ist gefallen. Ich habe das alles eingeleitet. Und wenn du jetzt da sitzt und Millionen verdienst, dann verdankst du das mir. Hey, die schlachten sich gegenseitig auf der Straße ab, während wir hier sitzen und uns Schachstrategien überlegen. Sie sagen, es gibt hier in Belgrad großartige Heckenschützen. Man wartet und beobachtet, was der Typ unten auf der Straße als nächstes vorhat. Er betritt einen Tabakladen. Er wird nach etwa anderthalb Minuten wieder rauskommen. Ah, da kommt er. Man gibt ihm eine Sekunde, sich seine Fluppe anzuzünden. Lass ihn nochmal ziehen. Und während er den Rauch inhaliert. Schachmatt. Der nächste bitte. He went away. And you hung around. And bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Sie wollen, dass ich Propaganda mache für Jugoslawien? Sie sind ja überall auf der Welt bekannt. Die Leute hören auf Sie. Wir haben im Moment irgendwie, naja, einen ziemlich schlechten Ruf. Milosevic. Ein Heiliger. Aber die Leute missverstehen ihn. Gut. Ich werde sagen, genau wie die UN den sogenannten Holocaust erfunden haben, weil sie einen Vorwand brauchten, um den Staat Israel zu gründen, haben sie sich jetzt die sogenannten ethnischen Säuberungen in Jugoslawien ausgedacht. Milosevic, ist nicht zufällig Jude? Das mag ich so an Ihnen, Buddy. Sie sind wirklich verrückt. Wenn Sie nicht der größte Schachspieler der Welt wären, wären Sie ein gefährlicher Psychopath. Man würde Sie nicht frei rumlaufen lassen. Ja, ich habe gehört, dass meine Gegner Migräne oder Anfälle von Bluthochdruck kriegen, wenn sie gegen mich spielen. Nervenärzte haben sogar ein Syndrom nach mir benannt. Nagler-Neurose. Ja. Weil meine Opfer sich nie wieder erholen, wenn ich sie einmal geschlagen habe. Das sind Seelenkrüppel, wenn ich mit ihnen fertig bin. Sie sind ein Krieger. Sie machen den anderen Typen mürbe, indem sie ihn bombardieren. Wie man es im Krieg mit einer Stadt macht, die man am nächsten Tag einnehmen will. Wissen Sie, beim Schach geht es nur darum, die dunklen Mächte zu besiegen, die das menschliche Bewusstsein kontrollieren wollen. Also, das ist ein Kampf gegen die dunkle Seite der menschlichen Natur. Andererseits, wenn man tief ins Spiel eintaucht, weiß man vielleicht gar nicht, ob man da nicht gegen die eigene Finsternis ankämpft, die einen selbst umgibt. Wenn man eine Reihe falscher Züge macht, kann es passieren, dass man für immer verloren ist und nie mehr zurückfindet. 13. September 1992. Verfügung Nummer 12.810 des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika. Turm nach E1. Die Vereinigten Staaten gegen Buddy Nagler. Läufer nach C1. Gegen Mr. Nagler wird hiermit verfügt, seine Turniere im Gebiet Jugoslawiens unter Missachtung der von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen. Läufer nach König 7. Schach. Gegen dieses Land einzustellen. Läufer nach F5. Die Nichtbefolgung dieser Verfügung wird mit einer Geldbuße von 250.000 US-Dollar geahndet. Turm schlägt C1. 10 Jahren Gefängnis. König nach A2. Oder beide. Läufer E6. Schach. Eine Nichtbefolgung dieser Verfügung könnte außerdem König A3. Die Beschlagnahme von Mr. Naglers amerikanischem Pass nach sich ziehen. Dame B3. Schachmatt. And fuck you. I'm not a juvenile delinquent. No, no. Was ich bei dir nicht verstehe, dass du nie den Kopf wendest, wenn man mit dir spricht. Du schaust einfach stur geradeaus. Alle anderen würden sich einem zuwenden. Ich hab dir doch gesagt, ich möchte nicht, dass du in meiner Gegenwart rauchst. Du hast mir eine Menge gesagt. Du bist allergisch gegen Zigarettenrauch. Sie soll das Ding ausmachen, sofort. Würdest du sie bitte ausmachen? Wenn ich fertig bin. Arrogantes Miststück. Ich mag nicht, wenn du rauchst. Na, es gibt Sachen, die du tust, Buddy, und die ich nicht mag. Ich finde mich aber damit ab. So ist es bei Paaren. Sie finden sich mit Dingen ab, die ihnen beim anderen nicht gefallen. Du hättest denen erlauben sollen, diese Schlampe umzubringen. Schmeiß die Nutte raus. Halt die Klappe, hau ab! Warum denn? Nein, dich habe ich nicht gemeint. Ja, wen denn sonst? Hier ist niemand außer uns. Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe sie weggepustet. Wow. Jetzt verstehe ich, dass die Leute sagen, du bist wie von einem fremden Planeten. Ja. Bin ich ja auch. Mein Vater kommt vom Saturn. Ich war mal da. Wie, mit einer Rakete? Nein. Nein. Ich kann durch die Zeit reisen. Darum spiele ich Schach. Das ist eine weitere Dimension in der Stratosphäre. Weißt du, es gibt in einer einzigen Schachpartie mehr Varianten als Atome im gesamten Universum. Und wenn ich durch die Zeit reise, lerne ich alle Varianten und präge sie mir ein. Und dann bringe ich sie zur Erde. Und darum bin ich unbesiegbar. Niemand kann mich schlagen. Das ist eine mathematische Unmöglichkeit. Weil mein Gehirn aus all diesen Schachkombinationen besteht. Ja, ich flippe durch die Zeit, Schnitzana. Was du hier siehst, das ist nur mein Körper. Das bin gar nicht ich. Und was will dein Körper in diesem Moment? Dich schwängern. Ich brauche ein Gefäß für meinen Samen. Das bist du. Endspiel. Weißer Bauer, E6. Wie wäre es, wenn er zur Abwechslung mal einen Schlips tragen würde? Immer diese Rollkragenpullover. Der lässige Look. Ladies Man. Nonchalant. Braun gebrannt. Aber davon hatte er ja schon vor 20 Jahren was. Obwohl seine Hemden aus dem Intershop waren, nicht von Armani. Was ist hier eigentlich los? Ich langweile mich zu Tode. Ich denke nicht an das Spiel, sondern an seinen scheiß Schlips. Wahrscheinlich haben sie mein Trinkwasser vergiftet. Plötzlich läuft alles gegen mich. Ich habe 3 Partien hintereinander verloren. Das gibt's doch nicht. Das hat's noch nie gegeben. Aber alle wollen mich verlieren sehen. Alle. Sie zum Beispiel. Ist mir egal, ob Sie gewinnen oder verlieren. Aber Sie gehen nicht mehr raus auf die Straße. Was soll die Scheiße? Die CIA wartet doch nur auf die Gelegenheit, Sie zu kassieren und in ein Flugzeug zu packen, das Sie in die Staaten zurückbringt. Bin ich Ihr Gefangener oder was? Sie stehen unter Zugzwang. Sie haben keine guten Züge in petto. Jeder Zug, den Sie machen, verschlechtert Ihre Lage. Am besten wäre es, gar nicht zu ziehen. Aber Sie müssen. Hey, ich bin zu gut, um in Zugzwang zu geraten. Ich habe immer einen Zug, immer in petto. Immer einen Zug in petto, immer, klar? Na, du auch. Du willst auch, dass ich verliere. Jeden Tag zapfst du mir meinen Samen ab, das schwächt meine Willenskraft. Wenn du willst, weiß ich, wie man hier rauskommt. Die Hintertür zur Küche ist unbewacht. Wir könnten uns bei meinen Eltern in den Bergen verstecken. Warum soll ich vor einem Schachturnier wegrennen? Weil es dich zum Monster macht. Du bist nur menschlich, wenn du bei mir bist. Ich liebe dich. Was ist hier los, Nagler? 2000 Menschen warten unten auf Sie. Wenn Sie in den nächsten 20 Minuten nicht aufkreuzen, haben Sie das Spiel verloren. Stehen Sie endlich auf. Hände weg. Ich spiele nicht mehr. Okay. Meine Jungs werden Sie jetzt anziehen und rasieren. Dann bringen wir Sie runter in den Turniersaal. Gut, dann sitze ich eben nur da. Ich werde keinen einzigen Zug machen. Ich werde nur da sitzen und Löcher in die Luft starren. Das Zeitlimit überziehen und das Match verlieren ist mir scheißegal. Für mich müssen Sie bloß anwesend sein. Nicht mal einmal. Die Sowjets haben mich so behandelt. Weil sie Grundregeln hatten. Richtlinien. Damals wusste man sogar, wer die Guten, wer die Bösen waren. Heute weiß man nicht mal, ob die Hand, die morgens den Pimmel zum Pinkeln hält, die eigene ist. Willkommen im 21. Jahrhundert, Kleiner. Beinahe. Jugoslawien. Endspiel des Endspiels. Mr. Buddy Nagler aus Brooklyn, New York, sitzt auf seinem Stuhl, die Hände in den Schoß gelegt, während die Schachuhr weiter tickt. Er hat immer noch 3 Minuten und 43 Sekunden Zeit, um seinen Zug zu machen. Sonst verliert er das Spiel. Diese Situation verschafft Wladimir Kutinski einen Spielvorteil. Er könnte jetzt kurz vor einem überraschenden Sieg stehen. Du doch auch. Du willst auch, dass ich verliere. Du hast schon immer alles getan, damit ich verliere. Shelley, ich stehe unter Zugzwang. Ich werde mit Tito reden. Er hört auf mich. Tito ist seit 12 Jahren tot. Shelley, nein. Ich muss fliehen. Schnitzana kann mich rausschleusen. Sie kennt sich hier aus. Sie ist die Einzige, die mich retten kann. Vergiss sie. Sie kommt nicht wieder, die serbische Hure. Was? Ich habe sie weggeschickt. Wie denn? Bist doch nicht da. Du bist in Brooklyn. Du kannst ja gar nicht mit ihr sprechen. Durch dich. Sie hat meine Gedanken in deinen Augen gelesen. Sie hat einen Sohn von mir erwartet. Jetzt kann sie ihn wegmachen lassen. Scheiße. Ich war zum ersten Mal im Leben glücklich. Nein, warst du nicht. Ich sage dir, wann du glücklich bist. Nur deine Mutter kann das wissen. Ich bin die wahre Königin deines Schachbretts. Dame nach F8. Kutinski wirkt vollkommen entgeistert. Dieser Zug folgt keiner erkennbaren Logik. Offenbar hat Nagler einfach eine Figur gezogen, eine beliebige Figur, um im Match zu bleiben und nicht disqualifiziert zu werden. Eine billige Masche. Oder doch nicht. Und ja, auch Kutinski scheint der Meinung zu sein, dass Nagler einen groben Schnitzer gemacht hat. Ohne zu zögern schlägt er dessen Dame mit Turm F8. Kann hinter einem so sinnlosen Zug tatsächlich eine Taktik stehen? Mr. Nagler hat seine Königin geopfert. Mr. Nagler hat seine Königin geopfert. Wie kannst du es wagen? Damit hast du nur erreicht, dass sie dich schlagen. Niemand kann mich schlagen. Ich habe mich selbst geschlagen. Und was hast du jetzt davon? Das Chaos. Meinetwegen bombardieren Sie jetzt Belgrad. Diese NATO-Nazis werfen Präzisionsbomben auf Jugoslawien ab, um mich zu erwischen. Ja! Ha. Na los! Kommt mich doch holen! Kommt, ihr Judensäue! Dass du deine Mutter liebst. Ich habe eben erfahren, dass du in Brooklyn gestorben bist. Offenbar warst du völlig verarmt. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dir hatte. Ich gehe aber nicht auf deine Beerdigung. Doch. Du musst Kardisch für mich sprechen. Spinnst du? Ich soll Hebräisch brabbeln? Dann hätte ich ja für den Rest meines Lebens Mundgeruch. Du musst mein Grab mit Blumen bestreuen. Nichts zu machen. He's so fine. Wish he were mine. Ich will mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben. Beerdigung, Sterblichkeit, Tod und ganz besonders nicht mit deinem. Und selbst wenn ich an diesen Mossad-FBI-Pissern vorbeikäme, würde ich nicht kommen. Ich müsste durch Straßen laufen, in denen man mich nicht haben will, nie gewollt hat. Denn damals war ich ein Wolf, der heulend durch die Nacht zog. Ich müsste die 50er Jahre durchqueren, um zu der Straße zu gelangen, wo wir damals gewohnt haben. Ich müsste durch Städte laufen, die ich verabscheue. Ich müsste in einem Land sein, das mich hasst. Also noch ein letztes Mal mein Aufruf hier bei Radio Marcos auf den Philippinen, dass ich zurzeit ein Land suche, das mir politisches Asyl gewährt. Vielleicht sogar einen Pass ausstellt. Wer weiß, was das Schicksal noch alles für den alten Buddy bereithält. Angebote der folgenden Länder werde ich wohlwollend prüfen. Japan, Island, Deutschland, Irak, Katar, Israel. Nein, danke. Alle Länder, die mir helfen wollen, wenden sich an folgende Website. buddyneedsacountry@worldonline.com. Okay, ich muss jetzt Schluss machen, aber vorher möchte ich noch eine Botschaft an meine Feinde da draußen loswerden, um ihnen noch ein bisschen den Abend zu versüßen. Stellt euch Buddy Nagler als die Prise Anthrax in einem Umschlag vor, der eines Tages in eurem Briefkasten landet. Ich bin der arabische Dschihad-Kämpfer, der irgendwann mit einem Flammenwerfer in eure Holzsynagoge auftaucht. Ich bin der AIDS-infizierte Junkie, der eure Tochter vergewaltigt. Ich bin der Computervirus, der jede Spur von eurem Bankkonto ausradiert. Ich bin der Heckenschütze auf dem Hausdach gegenüber, der euren Gartenzwergen die Eier abschießt. Ich bin die Fäulnisbakterie in eurem Trinkwasser. Ihr werdet mich nie los, Leute. Zugzwang! Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Übersetzung Ruth Keen und David Zane Meyrowitz. Es sprachen Buddy Nagler, André Jung. Shelley, Leslie Moulton. Schnitzana, Linda Olsanski. Bogdan Bogdanovic, Hans-Peter Hallwachs. Sprecher, Jürgen Uter. Skandinavischer Matchveranstalter, Gerhard Hinze. In weiteren Rollen Benjamin Uzerath, Tula Savidou, Nadja Kruse, Kelly Darboven und Jakob Höppner. Technische Realisation Rudolf Grosser und Gabriele Beer. Regieassistenz Stefanie Philips. Regie David Zane Meyrowitz. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Südwestrundfunk 2006.